dieser Folge zeige ich dir auf, wie du den Teufelskreis der überforderten Mitarbeitenden durchbrechen kannst. So viel kann ich schon mal verraten. Es geht um die Kunst des Delegierens. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Gibt es denn auf diesem Planeten keinen einigermaßen fähigen Projektleiter? Dies war der Originalton eines Unternehmers, als er begann, mit uns zusammenzuarbeiten. Er hat in den letzten 5 Jahren insgesamt 3 Projektleiter gefeuert. Für ein kleines Unternehmen, in dem 3 Projektleiter beschäftigt sind, ist das viel. Und wenn dann noch ein Projektleiter fehlt, sind die anderen beiden zwangsläufig überlastet. Nun stand er also da, dieser Unternehmer, vor einem riesengroßen Scherbenhaufen. Ein Projektleiter fehlte, die anderen beiden waren gereizt und überlastet. Hinzu kam, dass einer der beiden Projektleiter Vater wurde und nun ein Jahr lang nur 80% arbeitete. Das heißt, dass der Unternehmer selbst einige Projekte übernehmen musste. Somit wird sein Tagespensum wohl von 12 auf 15 Stunden angestiegen sein. Es musste also etwas am System geändert werden, sonst würde der Kreislauf von unfähigen Projektleitern nie durchbrochen werden. Im Übrigen lag die Unfähigkeit meiner Erfahrung nach nur zu rund 50% an den Projektleitern. Die anderen 50% lagen am fehlenden Unternehmersystem. Denn solange ein Unternehmen nicht bis ins letzte Detail wie ein Schweizer Uhrwerk läuft, werden immer wieder Mitarbeiter verheizt. Meist zu Unrecht, wie wir gleich sehen werden. Kurz gefasst können wir sagen, dass erst dann eine Stelle besetzt werden sollte, wenn die Arbeitsschritte, Verantwortlichkeiten und Stellenbeschreibungen bis ins letzte Detail erfasst wurden. Sonst laufen wir Gefahr, dass die Mitarbeiter diese Lücken mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung nicht ausfüllen können. Das Resultat aus Sicht des Unternehmers ist ein weiterer unfähiger Mitarbeiter. Diese Gefahr ist bei Startups besonders groß. Obwohl auch bei länger bestehenden Unternehmen zutreffend, ist es am Beispiel einer Neugründung einfacher zu verstehen. Also wollen wir uns ein typisches Startup-Unternehmen etwas genauer anschauen. So gelingt es uns leichter, die nötigen Ideen und Maßnahmen ins eigene Unternehmen zu transferieren. Bei einem Startup ist alles Neuland und die Gründer laufen Gefahr, sich zu verzetteln. Wenn sie Glück haben und ihre eigene Zerstreutheit bemerken, beginnen sie zu delegieren. Und genau damit beginnt der Teufelskreis. Es liegt in unserer Natur, dass wir lieber zuerst das machen, was uns liegt. Und meist haben wir danach keine oder zu wenig Zeit für die restlichen Dinge. Also delegieren wir frühzeitig. Für mich war es jeweils eine wahre Wohltat, die lästigen Dinge wie Administration, Buchhaltung und Projektmanagement so rasch wie möglich zu delegieren. Vor allem für den Kopf war das sehr entlastend. Mir geht es dann gut, wenn ich vor allem am und weniger im Unternehmen arbeiten kann. Ich fühlte mich gut und voller Energie, die anderen Tätigkeiten übernahmen andere. Soweit, so gut. Bis dann einer der Mitarbeiter kündigte und ich plötzlich das Lästige nicht mehr delegieren konnte. Natürlich probiert man in solchen Momenten die lästigen Dinge anderen Mitarbeitern zu übergeben, was meist nur für kurze Zeit funktioniert. Also stellt man den erstbesten neuen Mitarbeiter ein und das Problem ist gelöst, meint man zumindest. Nämlich nur so lange, bis der neue, aus unserer Sicht unfähige, wieder geht. Wenn es bei den letzten verheizten Mitarbeitern solche mit unternehmerischen Fähigkeiten gab, hattest du Glück. Denn diese könnten deinen Job gemacht haben, indem sie ihren eigenen Arbeitsplatz schlüsselfertig erstellten. Mangels Wertschätzung kündigen sie ebenfalls. Ihr Nachfolger aber kommt eine Arbeitsstelle, die klar definiert ist. Eben schlüsselfertig, und das ist dein Glück. Allerdings hast du wahrscheinlich noch viele andere Mitarbeiter und gerade mit denen könntest du weniger Glück haben. Schauen wir uns also den Weg an, der weniger mit Glück, aber mehr mit System zu tun hat. Bei einem Startup solltest du zuerst alles selbst erledigen. Und zwar so lange, bis du alle Details kennst und jeder Handgriff zur Routine wird. Bei bestehenden Unternehmen kannst du diese Arbeiten den Abteilungsleitern delegieren. Aber nur denjenigen, die schon länger dabei sind und ein hohes Vertrauen genießen. Dann beginne, alle Arbeitsprozesse schriftlich festzuhalten. Erstelle einfache Checklisten, die ein 12-Jähriger lesen und anwenden kann. Alles Kompliziertere wird von deinen Mitarbeitern sowieso nicht konsequent genug gemacht. Sammle so Erfahrungen, optimiere die Arbeitsprozesse und korrigiere die schriftlichen Dokumentationen dazu. Nun kommt der Schlüsselmoment. Hier können die wenigsten Unternehmer mitziehen. Dabei sind wir ja schon fast am Ziel. Es gilt nun, die Beschreibungen der einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben in die jeweiligen Stellenbeschreibungen zu übernehmen und auch Arbeitsverträge zu übertragen. Und dann bitte abgeben. Gerade für Unternehmer ist dies der schwierigste Teil, wie wir immer wieder feststellen. Denn es setzt viel Vertrauen voraus, vor allem wenn in den Jahren zuvor 3 Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren verheizt wurden. Mit dem letzten Punkt hast du alles beisammen, um nun gezielt einen neuen Mitarbeiter zu finden. Das Schöne ist, dass die Einarbeitung einfacher verlaufen wird, da du oder dein Abteilungsleiter alles schon x-mal selbst durchgespielt haben und alles anhand von Checklisten schriftlich dokumentiert ist. Du wirst nun schnell feststellen, ob der neue Mitarbeiter dazu die Aufgaben meistert. Gelingt es ihm nicht, wird es wohl nicht an deinem Unternehmenssystem, sondern an ihm selbst liegen. Denn du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und noch etwas ist von großem Vorteil, wenn du anfänglich alle Details selbst gemacht hast. Es kann dir später niemand vormachen, dass diese oder jene Arbeit halt so lange dauert. Denn du oder deine Abteilungsleiter haben vorgemacht, wie es geht und wie lange jeder einzelne Job dauern darf. Du siehst einmal mehr, die scheinbar äußeren Probleme sind in Wirklichkeit innere, also deine eigenen. Delegiere also das Lästige nicht mehr sofort, sondern erst, wenn du ein Unternehmenssystem an jeder einzelnen Arbeitsstelle etabliert hast. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.